versteht ja. ihr, wer ja. da eigentlich in uns wohnt? Ja. Ja. Der uns nicht verlässt, der immer, immer, immer, wer ist denn da bei uns? Da ist ja kein Schwächling bei uns. Da ist ja nicht einer bei uns, der meint, jetzt ausgerechnet jetzt schlafen zu müssen oder dann schlafen zu müssen, wenn wir ihn am dringendsten brauchen. Der Hüter Israel schläft und schlummert niemals. Das braucht er auch nicht, weil er nämlich keine Regenerationsphasen braucht. Er lebt da, wo das Leben ist. Er ist das Leben. Und da in ihm kein Tod zu finden ist, braucht er auch nichts regenerieren. Du schon, denn du bist auf diesem Erdplaneten noch und du bist auch noch in dieser Welt, auch wenn du nicht von dieser Welt bist. Aber hier als Mensch brauchte auch ein Jesus solche Regenerationszeiten. Deswegen hat er ab und zu mal in Schiffen geschlafen, wenn andere in absolute Seenot geraten sind. Aber er war immer da. Und wir haben uns jetzt die ganze Zeit darüber unterhalten, wie wunderbar das, also in den letzten Gottesdiensten darüber immer wieder unterhalten, wie wunderbar das ist, was wir durch ihn alles geschenkt bekommen haben. Das ist so groß, so gewaltig, sowas von wow, dass man stundenlang immer wieder neu darüber sprechen kann und es sich bewusst machen muss, wen und was du da eigentlich geschenkt bekommen hast. Was da als Hilfsmittel sozusagen dauerhaft für dich zur Verfügung steht. Das ist so gewaltig. Und wisst ihr, jeder normale Vater hier auf dieser Erde möchte ja schon sich sozusagen in seinen Kindern nicht unbedingt widerspiegeln, aber er möchte etwas in diese Kinder hineingeben. Er will sich, deswegen gibt es ja Kinder überhaupt, reproduzieren. Aber dein Vater im Himmel hat sich reproduziert. Und zwar auf eine Art und Weise, wie Menschen das hier menschlich überhaupt nicht hinkriegen. Die ganze Natur Gottes lebt in uns. Die ganze Natur Gottes lebt in dir. Und das ist im Moment nicht davon abhängig, wie du dich fühlst. Absolut davon ist es nicht abhängig. Es ist Christus in dir. Und das ist eine unglaubliche Hoffnung auf eine unwahrscheinlich riesengroße Herrlichkeit, von der wir manchmal nur so kleine Stücke schon verstanden haben. Aber wir werden mehr und mehr und mehr verstehen. Und deswegen sitzen wir auch immer in einem Gottesdienst zusammen. Deshalb loben wir den Herrn. Deshalb preisen wir ihn. Aber nicht nur, um schöne Lieder zu singen, weil das ist auch schön. Ja, das kann man aber auch im Chor machen, wenn man irgendwo anders in Chor geht. Aber wir wollen unseren Herrn preisen. Wir wollen ihm Lob geben, nicht nur für die Dinge, die er schon alle ganz toll mit uns gemacht hat, sondern auch dann, wenn noch irgendetwas quietscht oder noch nicht so ist, wie wir es brauchen. Dann auch. Und dann erst recht. Weil das kann der Teufel überhaupt nicht hören, wenn wir den Herrn für etwas preisen, was wir hier unten überhaupt noch gar nicht sehen können. Aber preis dem Herrn, es kommt zu dir, wenn du es bekennst und wenn du es mit deinem Mund und deinen Lippen aussprichst. Halleluja. Halleluja. Das ist was richtig, richtig Gutes. Und das aus dem Wort Gottes zu hören, wenn Andreas heute zu uns predigt, das ist auch was Gutes, weil es gibt das Wort an sich, und das kannst du ganz normal lesen, das Wort Gottes, die Bibel ist ja für dich, der du hier zivilisiert wurdest, lesbar. Aber es gibt diese Momente, wo plötzlich das Wort, das Logos, zum Rema wird. Wo es dich plötzlich wie anspringt. Wie Besitz ergreift von dir. Und dann passiert was ganz, ganz Wunderbares. Vorher ist auch schon viel Wunderbares passiert. Aber dann macht es richtig Klick. Klick, Klick, Klick. Und dann hast du es und dann kannst du es festhalten. Und dann tut es was in dir, was so gewaltig ist. Und deshalb erwarte immer wieder, wenn du das Wort gepredigt bekommst oder im Wort liest oder das Wort singst, wir singen ja auch das Wort, dass es diesen Moment gibt für dich ganz speziell. Und wenn es nur einer dieser kleinen Momente ist, reicht völlig aus, um dich völlig und total zu verändern. Als für mich Christus in mir, als mir das bewusst wurde, ist mein Leben vollständig explodiert. Völlig, total. Weil ich dachte, das ist der Hammer. Und jetzt kann kommen, was wolle, denn dann musst du immer an Christus vorbei, wenn du an mir vorbei willst. Du musst immer an ihm vorbei. Und es ist nicht entscheidend, ob ich das in dem Moment wahrnehme schon oder nicht. Er hat sich verpflichtet, in mir Wohnung zu nehmen. Und deshalb musst du dann an mir beziehungsweise an ihm vorbei. Und das kannst du ja mal versuchen. Gegebenenfalls ist das schlecht Kirschenessen. Ja? Und deshalb wollen wir uns immer wieder aus dem Wort sozusagen wirklich ermutigen und uns, ja, und ich hoffe, dass bald und sehr bald für jeden das Wort die Oberhand hat. Die Oberhand, nicht die Unterhand, ja? Also die Oberhand ist, wenn das Wort Gottes für dich die höhere Bedeutung hat, als das, was du hier physisch wahrnimmst. Und wenn du das dann auch noch auf deine Lippen kriegst und das auch noch sprichst, dann kommen die Dinge in dein Leben, die du alle so sehen willst und nach denen du dich so sehnlich schon wünschst und verzehrst im Prinzip. Halleluja. Danken wir unserem Lobpreisteam. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, genau. Ihr dürft euch setzen. Ja. Ja, das ist ganz schön. Vorhin hat mich jemand gefragt, was ich mitgebracht habe. Ich habe euch die gelben Seiten mitgebracht. Ah ja, Gott ist gut, oder? Ja, glaubt ihr das? Ja. Gott ist gut. Ich bin so begeistert, was er tut in unserem Leben. Ihr habt einen schönen Raum hier gefunden, finde ich. Das ist echt toll. Das ist echt toll, finde ich. Ja. Fühlt euch wohl hier? Ja, das ist super, ne? Schön. Ist jemand zum ersten Mal hier oder war der alle schon mal da? Alle schon mal da gewesen? Gut. Ich habe heute auf der Zugfahrt hierher ein bisschen in einem Hohenlied, hat mich ja Gott reingeführt, geschmögert. Und da gibt es gleich im Hohenlied 1, Vers 4. Jetzt habe ich mich ausgezogen, jetzt macht es hier kalt hier. Alles gut. Könnt ruhig auflassen. Bisschen geht noch. Ich habe heute auch gelernt, dass ihr zu den Südschweden gehört. Das war mir ganz neu. Stimmt das, ja? Hat mir jemand gesagt. Ihr seid hart im Nehmen. Genau. Ich bin ein bisschen verwöhnter. Ja, Gott hat gesagt, ja, ich brauch's warm. Ah, da steht, nimm mich mit zu dir. Komm, lass uns eilen. Der König hat mich in sein Zimmer geführt. Wir wollen jubeln und uns über dich freuen. Wollen uns an deiner Liebe mehr als an Wein berauschen. Ja, zu Recht lieben sie dich. Und wir lieben ihn, okay? Wir lieben ihn, ja. Und wenn das heißt, ich weiß nicht, wer schon mal an Wein berauscht war. Ah, okay. Es gibt noch ein paar ehrliche Leute. Ja, also ich habe mich dann gefragt, wie soll das aussehen, Herr? Ja, wie soll das aussehen? Ja, noch mehr Braut, ja, wir kennen es ja aus der Apostelgeschichte, ne, Apostelgeschichte 2, wo es dann heißt, sie wirkten wie betrunken. Herr, wird das dann peinlich oder so, ne? Aber was mir so eingefallen ist, ne, warum trinken denn die Leute Alkohol? Ne? Ist ja mal die Frage, warum trinkt man Alkohol? Ne? Um gut drauf zu kommen, die meisten, ja, um die Sorgen zu vergessen, um die Probleme zu vergessen, ja. Alles wird schön, alle Menschen werden schön, ja. Du kommst dann. Du kommst dann plötzlich mit Menschen zurecht, mit denen kommst du nüchtern überhaupt nicht klar, ne, ja. Und noch besser ist, ja, wenn du dann sprichst, das wird dann immer mehr, also bei mir ist es so, und dann fängst du an zu lallen, ja, und keiner versteht dich mehr, ja. Die Nüchternen jedenfalls nicht, aber wenn jemand einen gleichen Pegel hat, der versteht dich komischerweise, ne. Ich kenne ja das, ja. Ich habe mich so gefragt, wie soll das sein, Herr? Wenn du das sagst, ja, und das ist ja das Bild, das Hohelied, das Bild von Bräutigam und Braut, ja. Bräutigam und Braut, ja. Die zusammenkommen, das ist ja so ziemlich deutlich beschrieben alles, ja. Brauchst du keine Sexualkunde mehr, wenn du das liest. Das steht alles drin, geschrieben, ne. Aber wie ist das? Gibt's verheiratet unter uns? 2, 4, 6. Okay. Also wie ist das? Gibt's welche, die noch heiraten wollen? Gut. Ja? Wie ist das so, wenn man verheiratet ist? Weißt du, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber die ersten, nicht nur 2 Wochen, sondern die ersten Jahre war wie Flitterwochen, ja? Es geht plötzlich, du planst dein Leben und es wird alles schön und sieht alles wirklich rosig aus, ja? Und so ist es auch, wenn wir Jesus kennenlernen, ist alles rosig, ja, ist alles super, ne. Und wir haben viel Zeit mit ihm und das ist gut und irgendwann holt dich dann der Alltag ein und es wird alles schwierig. Aber woran liegt es, dass es plötzlich schwierig wird? Kann auch manchmal in der Ehe schwierig werden. Hat jemand eine Idee, woran es liegt? Am anderen, ja, genau. Ich sage immer, Silke, so heißt meine Frau, du bist schuld, ja, ich sehe niemand anders, genau, nee, aber oder liegt es einfach, dass man, habe ich so gedacht, dass man nicht immer die Verbindung hat, ne, du musst arbeiten gehen, du machst dieses und jenes, aber so in der ersten Zeit, da kann man doch nicht voneinander lassen, oder, wie war es bei euch? Oh, ich frage euch mal jetzt, hier sitzt der erste. genau, sehr gute Antwort. 5 Punkte. Ja, du kannst dich voneinander lassen, ja. Du musst alles wissen vom anderen, ja. Und du willst auch alles wissen. Du willst alles von seiner Kindheit wissen. Von der Babyzeit. Du willst die ganzen Bilder sehen, ja. Du hast, ja. Und du bist auch so ein bisschen berauscht, ne? So wie auf einer weichen Wolke leuchtet, ja. Ich war unten mit Schmetterlingen im Bauch und das alles. Ne? Ja, das kennen ein paar von euch. Und das ist toll, ja. Und das sollte nicht nur in den Flitterwochen sein. Es wird manchmal auch eine tiefere Basis, ja. Ja. Du kannst natürlich nicht immer so aufgeregt sein, ne? Irgendwann macht sein Herz nicht mehr mit. Wenn du guckst, ja, am Bahnhof, wann kommt sie denn an, die Geliebte, die Heißbegehrte oder der Geliebte, der Heißbegehrte, wann kommt er denn an? Ja, und als Christ ist es eigentlich ganz ähnlich, ne? Wenn du plötzlich erkennst, wie gut Gott ist, ja, wenn du plötzlich siehst, was für ein toller Gott das ist, ja, was er ja alles gemacht hat für uns, ja, aus Liebe, ja, und er hat uns zuerst geliebt, obwohl er uns kannte durch und durch, ja, er kennt ja alles, was du vor dir selber auch verheimlichst, ne, ja, das kennt er alles, ja, und dann sagt es dir, und dann sagt er, das habe ich nicht selber gewusst, aber stimmt, ja, weil du, ja, Wir sind halt gut drin, uns selber auch ein bisschen zu belügen manchmal. Oder wir trinken Wein. Ja, eins von beiden. Ja, ich weiß nicht, das geht, wir in unserer ersten Zeit, so waren wir ein halbes Jahr getrennt und ja, meine Frau, wir kommen ja aus Thüringen, wir hatten damals noch kein Telefon und ich war in Tübingen, ich hatte auch kein Telefon, da bin ich immer zur Telefonzelle, wir haben dann ausgemacht, wo wir wieder telefonieren, ja, und alle 14 Tage habe ich dann heimgefahren und das war schon ein bisschen stressig, die Zeit, aber du kriegst nicht mehr so viel mit, auch wenn man sich dann in der Zeit, wo man sich telefoniert, auch alles erzählen will, ja, aber du kriegst nicht mehr so viel mit, ne, und es kommt eine gewisse Entfremdung auch rein, ja. Und bei Christen ist es manchmal auch so. Es gibt auch so, also ich fahre zum Teil so am Anfang, ja, wenn du nicht weißt, wie Gott wirklich ist, du denkst, er ist so und so und er ist jetzt dein Herr und er hat dich gerettet und ich muss dankbar sein und bin ich auch. Aber dann, ja, weißt du, Du schickst da manchmal nur noch einen Fax, Herr, Hilfe, ja? Ja, so, kenne das so Faxchristen, ja? Du schickst einen Fax, ja? Ja, das ist, du sagst, Gott, ich liebe dich, ja, schreibst auf dein Fax drauf oder Telegramm früher, ja, gab es ja nur Telegramm, ja, wenn du dich anrufen konntest, ja, hast ein Telegramm geschickt, ja, Herr, ich liebe dich, hilf mir, sei bei mir, beschütze mich, mach dieses, mach jenes. Ja, das ist so einseitig, ne? Ja, ich weiß nicht, ob man am Fax zurückkommt, ja, aber der Herr, ich habe festgestellt, der Herr ist ständig online, der ist ständig da, ja, der ist ständig da, er ist ständig da. Wir sind bloß nicht ständig da, ja, ja. Und er liebt die Zeit mit uns. Er liebt die Zeit mit uns, ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er immer noch die Schmetterlinge im Bauch hat, wenn er dich sieht. Ja, der hat die Schmetterlinge im Bauch, ja. Und er kann dir auch so ganz schlecht irgendwas abschlagen, ja. Nur wenn er weiß, dass es dir nicht gut tut, dann sagt er manchmal nein. Ja, aber er ist wirklich ein guter Vater, ja. Und ich habe gedacht, die Lösung einfach zu diesem Ganzen ist einfach mehr Gemeinschaft mit ihm, mehr Kontakt mit ihm, mehr angeschlossen sein, weißt du? Und für mich war so die Lösung zu erkennen, dass Gott für mich ist, ja, und dass er mit mir ist und dass er mich toll findet, ja, und obwohl ich mich selber nicht toll fand, ne, noch nie, ja, aber mittlerweile habe ich mich seiner Meinung angeeignet, ne, angenähert, ja, ja, angenähert, genähert, genähert. Neulich, ich habe immer proklamiert, Herr, ich bin dein Lieblingsjünger. Das hat unser Pastor öfters gelehrt und das habe ich mir zu eigen gemacht. Und ich fand das auch immer gut und ich habe es im Wort gefunden, ja. Aber plötzlich habe ich gemerkt, es ist gar nicht so da, ja. Und dann hat mir ja jetzt vor kurzem die Fastenwoche, Daniel Fasten, wer hat mich gefastet? Ja, brauchst nicht schrecken, ja. Und ich habe zum Herrn gesagt, ich war auf dem Weg zur Gemeinde und habe gebetet, Herr, das ist diesmal so schlecht, ich komme da überhaupt nicht rein und ich habe auch keine Lust dazu, ich will nicht mal fasten, ja, und ich weiß nicht, ich bin die B27 da lang gefahren und das Einzige, was Gott gesagt hat, Freund Gottes, und das hat mich, ja, so ist Gott, ne, und das hat mich so getroffen ins Herz und ich konnte gar nichts machen, das war plötzlich da, weißt du, das ist, manchmal proklamierst du und proklamierst und proklamierst, aber wenn Gott einmal was sagt und es trifft dich ins Herz, das kann dir keiner mehr wegnehmen, ja? Das kann dir keiner mehr wegnehmen, ja? Du weißt es jetzt, oder ich weiß es jetzt, ich bin sein Freund, ja? Ich bin sein Freund, ja? Er hat's gesagt, ne? Er hat's gesagt und das trifft auf uns alle zu, ja? Das ist, ob du es jetzt glaubst oder manchmal ich habe dann zu ihm gesagt, warum glaube ich denn das jetzt auf einmal und früher nicht? Es steht doch in deinem Wort drin, ja. Ja. Manchmal hat man Erfahrungen gehabt auch mit Autoritätspersonen, ja, und irgendwie geht das dann immer so, dass du dieses Bild auf Gott überträgst, ja, oder mir ging's jedenfalls so, ja. Und dagegen hilft nur, dass man Gemeinschaft hat mit ihm. Du musst Gott kennenlernen. Da führt kein Weg dran vorbei, weißt du? Du musst jetzt keine täglich Viertel, wo ich mich bekehrt habe. Du musst jeden Tag eine Viertelstunde Stillzeit machen, mindestens eine Viertelstunde. Ja, das war. Und irgendwann hat mich das so geknechtet, ja, dass du dann überhaupt nichts mehr von Gott wissen wolltest, ja. Weil wenn du musst und du musst und du musst, ja, und du warst bekehrt und es war alles super und dann plötzlich heißt es, du musst und du musst und du musst nochmal. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch jemand von euch, ja. Aber wenn du dann erkennst, Gott ist gar nicht so, du musst, sondern Gott ist da und er will dich einfach lieben, ja. Und es ist einfach das Beste, ihm in die Arme zu springen, zu jeder Zeit, egal was ist, egal was du für Probleme hast oder egal wo du mit deinem christlichen Glauben stehst, ja. Wenn du gelernt hast, alles zu ihm zu bringen, ja, zu jeder Zeit wirklich alles abzuladen, ja, weil du kannst ja wissen, dass er sowieso alles über dich weiß. Hab's ja vorhin schon gesagt, er weiß mehr über dich als du selber. Und da kannst du alles doch bei ihm abladen und sagen, Herr, ja, ja, ich komme damit nicht klar, ja. Zum Beispiel fast, ich komme damit nicht klar, ja. Immer diese Körner und ja und weiß auch nicht. Aber Gott kann das umdrehen, habe ich festgestellt, weißt du? Dass du plötzlich Lust hast auf Haferflocken, dass du plötzlich Lust hast. Ja, vegetarisch ist so viel gesagt, ja, ich weiß nicht. Gott schenkt auch Gnade, weißt du, das ist hier, genau. Ja. Boah, ich fühle mich wohl. Ja, was bist du denn für ein Christ, ja? Kennt noch jemand von euch diese Modemzeit, ja, wo du dann, wo das Internet losging, ja, und du wolltest dann irgendwelche Seiten aufrufen und hast eine Viertelstunde davor gesessen und immer dieses Piepen und Piepen und Piepen, ja. Aber bei Gott ist es nicht so. Du kannst sofort einsteigen. Ich habe festgestellt, seitdem ich das erkannt habe, ich sage, Herr, hier bin ich, und dann ist plötzlich er da, ja. Obwohl ich vorher noch gar nichts gewusst habe von ihm, also gemerkt habe, ne. Er ist einfach immer da, er ist immer um mich rum, ja. Und er lässt uns keine Sekunde irgendwo versauern oder im Stich, ne. Er wartet nur, dass du kommst zu ihm, dass du dich bei ihm bürgst, dass du deine Probleme abgibst, ja. Das heißt, auch demütigt euch vor Gott, ja, indem ihr all eure Sorgen auf ihm wirft. Denn er ist besorgt für uns, ja. Ja. Und das heißt, es ist gut, Kind Gottes zu sein, es ist gut und es ist ein Privileg, Kind Gottes zu sein, weißt du? Du kannst stolz darauf sein, dass du sein Kind bist, ja? Ja, nicht hochmütig, aber du bist stolz, dass du sein Kind sein darfst, ja? Und du kannst sagen, mein Vater, du bist mein Vater, ja? Es ist klasse, Gott ist einfach klasse. Sehen wir es noch in meinen gelben Seiten, guck mal her. Berauschen, ja. Das irgendwie mit dem Berauschen da. Ich bin da wahrscheinlich doch zu religiös. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Wenn ich mich mehr, es heißt ja im Hohelied, wir sollen uns mehr an seiner Liebe berauschen als an Wein. Mehr, weißt du, also wirklich bis zum Anschlag und noch drüber hinaus, ja, wenn du sagst, ich bin satt, dann geht's immer noch ein bisschen rein. Also ich rede jetzt von Gott und dem Heiligen Geist, nicht vom Wein, ja, nicht falsch verstehen. Also immer noch mehr von ihm, ja, immer noch mehr von ihm, ja. Wenn ich an die Azusa Street denke, ja, wenn man da von der Erweckung liest, wie die voll waren, ja, wie die Herrlichkeit sich jeden Tag manifestiert hat, ja, die haben einfach... Der Leiter hat den Schuhkarton auf den Kopf genommen und plötzlich war die Herrlichkeit da, ja. Was ist denn das? Wo steht das? Wo steht das in der Bibel, ja? Ja? Ja, aber es ist doch gewaltig, ja? Und irgendwann hat er, glaube ich, aufgehört mit dem Karton und da hat es auch aufgehört mit der Herrlichkeit, ja? Ja? Ja, da haust du ja den Verstand raus, weißt du? Du kannst Gott gar nicht erkennen mit deinem Verstand. Ist ja das schon mal klar geworden, ja, dass man Gott nicht erkennen kann, ja, mit seinem Verstand, ja, weil er hat höhere Gedanken als unsere. Das heißt, seine Gedanken sind einfach da, wo ich es nicht ergreifen kann, ja. Ich kann Gott nicht, ich kann auch die Bibel nicht verstehen im Verstand, ja. Du liest und so, und du brauchst einfach den Heiligen Geist, um ihn zu erkennen, ja. Wir sind immer noch beim Berauschen. Ja, die Knie werden weich, die Birne wird auch weich und das ist auch gut so, wenn die ganzen... Das habe ich schon gesagt, du fängst an zu lallen, ja, und nur noch... Ja, deswegen verstehe ich auch manche nicht. Weißt du, wenn du aus dem Gottesdienst kommst, ja, und du bist voll Heiligen Geistes, du brauchst dich doch nicht wundern, dass die Leute dich nicht verstehen, ja. Das gehört einfach dazu. Aber die merken, dass irgendwas in deinem Leben besser ist als in ihrem Leben, ja. Ja, Scott, geht ran. Deine Laune hebt sich, das finde ich auch gut. Ja, und die Zellen, weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, das ist immer wie so eine Frischzellenkur, so empfinde ich das manchmal. Ja, er kommt, ja, und dann fängt alles an zu kribbeln. Ja, kennt das jemand von euch? Ja, und das rauscht dann durch und rauscht durch. Kennt ihr das? Ja, wenn es so kribbelt, ja, wenn Gott da ist, ja, ja. Früher habe ich gedacht, ich muss erst eine halbe Stunde beten, deswegen kam ich nie an den Punkt, ja. Wenn du befreit wirst, hey, das ist echt gut, ja. Und was passiert dann ganz zum Schluss, wenn du genug hast quasi, da kommst du so richtig zur Ruhe. Ne? Manche schlafen ein. Ja. Aber das ist das, was uns Gott geben will, seine Ruhe. Ja. Das heißt ja nicht im Wort, also gibt es ein Sprichwort, ja, in der Ruhe liegt die Kraft, aber das kommt tatsächlich auch aus der Bibel. Ich weiß nicht, ob es so wörtlich drinsteht, aber zum Beispiel in Matthäus 11, 29 steht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das will Gott, dass wir Ruhe finden, weißt du? Ruhe heißt frei sein von Sorge, frei sein von irgendwelchen komischen Gedanken, einfach frei sein, ja, und endlich angekommen sein, zur Ruhe gekommen sein, ja, endlich aufhören, wie wird morgen die Welt, was passiert nach der Wahl, was ist mit Amerika los, ja, einfach zur Ruhe kommen, ja, einfach zur Ruhe kommen in dem Wissen, dass Gott da ist und für uns ist, ja, und einen Plan hat für unser Leben, ja. Ja, und je mehr du dich auf ihn verlässt, umso mehr kommst du auch zur Ruhe und weißt, ich brauche mir eh keine Gedanken machen, er weiß es sowieso besser, ja. Er weiß es sowieso besser und er führt mich die Wege, ja. Gehört ein bisschen Demut dazu, einfach zu anzuerkennen, obwohl du vielleicht gut bist in deinem Bereich, dass er tatsächlich noch besser sein könnte, ja. So eine Vermutung, ja. Er ist besser. Oh, es stört mein Handy. Genau, und da habe ich noch in Josua eine starke Stelle gefunden, Josua 21. Ich habe mir nur den einen Teil rausgeschrieben. Ich lese euch aber mal das Ganze vor. Das habe ich danach noch studiert. So gab der Herr den Israeliten das ganze Land, das er den Vorfahren des Volkes versprochen hatte. Er gab ihnen das ganze Land. Ja. Hatten sie es dann schon? Er gab ihnen das ganze Land. Und dann heißt es weiter, und sie eroberten es. Ja, ja. Manchmal bist du so in deinem Leben, oh Herr, du hast doch gesagt, dass mir das zu geben. Ja, ja, er hat es ja auch gegeben. Wenn er es gesagt hat, hat er es ja auch gegeben. Aber wir müssen es erobern, ja. Wir müssen reingehen. Wir müssen unseren Fuß draufstellen, weißt du? Wir müssen sagen, der Herr hat's mir gegeben. Ja, das gehört mir. Ja, ja. Und wenn sich was dagegen, weißt du, wenn du was erbst, ja, und du meldest dich nicht als Erbe, wirst du auch dein Erbe nicht kriegen. Ja, du musst schon sagen, ich will das haben, ne? Ja, du musst hingehen, du musst es einnehmen, das Land, ja. Und die Israeliten, ja, das ist so gewaltig, ja, bei Jericho, ne, die Einnahme von Jericho, habt ihr das mal gelesen, ja? Die sechsmal sind sie drumherum marschiert, der Engel des Herrn ist Josua erschienen, hat gesagt, lauft schweigend drum. Ich habe mich gefragt, warum schweigend, ja? Weil die die waren ja, waren zwar keine von der alten Generation mehr da, die durften ja nicht ins Land rein, aber die hatten auch nicht gelernt, mit ihren Sorgen richtig umzugehen. Die haben nämlich die ganze Zeit lamentiert, weißt du? Und wenn du lamentierend um dein Problem oder um dein Land rumläufst, ja, wie viel wirst du dann einnehmen, ja? Und das war einfach eine nüchterne Entscheidung von Jesus zu sagen, geht mal schweigend darum, ja? Schweigend, ja? Schweigend. Und die Bundeslade in ihrer Mitte, vorneweg die Hörner, ne? Die Schofars, die haben sie, glaube ich, geblasen. Aber sonst schweigend, ne? Deswegen schweigend, ja? Und manchmal ist es gut, dass du die Klappe hältst. Entschuldigung, ja. Aber das sage ich zu mir, ne? Ist wirklich gut. Du musst erstmal zur Ruhe zu kommen, ne? Manchmal spricht man sich selber Gericht, weil man ein dummes Zeug erzählt. Ja, wisst ihr, wovon ich spreche? Das ist gut. Und sie eroberten es. Das ist gut. Und ließen sich darin nieder. Weißt du, du musst dich auch da drin niederlassen. Du musst dich in deinem Plan in seinem Plan niederlassen. Ja, du musst dich da drin anfangen, wohlzufühlen. Ja, ja. Und es muss sein Plan sein. Ja, wenn sein Plan mit deinem Plan Komfort geht und es ist mehr dein Plan als sein Plan, da kriegst du auf die Dauer Probleme, ja, weil du nicht mehr in der Spur läufst, ja, weil du einfach alles besser weißt, ja, und wenn du jemand kennst, der einfach immer alles besser weiß, das ist ein Krampf, ja, das ist ein Krampf, damit zurechtzukommen, ne? Und Gott kann das, ja, der kann mit dir zurechtkommen, ja, er sagt Gott, der muss das können, ja, hatte ich ja auch gemacht. Aber es sollte immer, weißt du, es ist immer gut, deinen Traum, wenn es auch Gottes Traum ist, auch ihm hinzugeben und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, es ist dein Traum, du hast es in mein Herz gegeben, Herr, und ich höre auf das, was du sagst, Herr, und ich bitte dich, mich sofort zu korrigieren, wenn ich falsch aus der Reihe tanze, Herr, und ich danke dir dafür, ja. Und so nimmst du das Land ein, ja. Und deswegen auch schweigend drumherum gehen, ja. Schweigend, schweigend, ja. Die haben 6 Tage gebraucht, um wirklich zu erkennen, dass sie das Land, dass sie die Stadt einnehmen, ja. 6 Tage, ja, mit der Bundeslade. Die Bundeslade ist ja in dir drin, das weißt du ja, ja. Das Allerheiligste ist in dir drin, ja. Also was brauchst du noch? Du gehst schweigend um dein zu eroberndes. Und das sagte auch der Engel des Herrn bevor die Mauern fielen. Dass die Stadt, die ich euch gegeben habe, ja, ich habe euch den König gegeben und die kühnen Kämpfer, sagt er, ja, sagt, ich habe sie euch gegeben in eurer Hand, ja, ja, aber sie hatten sie noch nicht. Ja, manchmal braucht es Zeit und manchmal musst du aufhören zu reden, manchmal, ja. Und du gehst und du gehst und du gehst. Manchmal kommt es auch nur auf den ersten Schritt drauf an, dass du reingehst in dein gelobtes Land und das einnimmst und dich dann dort niederlässt. Ja, einfach auch zu wissen, Gott hat dich nicht für 1000 gelobte Länder gesetzt, sondern für dein Land. Ja, du brauchst nicht das von deinen Nachbarn. Ja, Gott hat hier die Israeliten nach Kanaan, das hat er ja schon einige hunderte Jahre vorher den Abraham gesagt, hier, soweit dein Auge reicht, das Land gebe ich dir und dein Nachkommen. Ja. Und so ist von jedem von uns ein Land gegeben, was wir die Aufgabe haben, es einzunehmen, obwohl Gott sagt, ich habe es euch schon gegeben, ja. Ja. Das verstehen wir manchmal falsch, trotzdem müssen wir es einnehmen. Warum? Damit Gott sieht, ob du es auch haben willst, ja. Ob du es auch wert bist, das zu haben, ja. Da brauchst du ein Feuer dafür, ja. Ja, wenn du hier eine Gemeinde machen willst, ja, und hier ist dieses Feuer da, das spüre ich von euch, ihr wollt das haben, ja. Ihr wollt das haben, ihr sitzt hier in Hamburg und ihr wollt dieses Glory Life Zentrum Hamburg haben, ja. Und also wird es auch wachsen, also wird es auch mehr werden, also wird es auch größer werden, ja. Und also wird es auch gut werden, ja. Aber ihr habt das schon, ja. Und Gott macht es größer und größer. Ihr geht einfach Schritt für Schritt. Das ist so genial. Das ist so genial, ne? Gott ist so genial. Der überfordert uns nicht, weißt du? Wenn du vorher schon weißt, was Gott mit dir vorhat, wirst du vielleicht einen Schwanz einziehen und abhauen, ja? Weil es dir einfach zu groß ist. Hier ist mein Handy ausgegangen. Sister, bist du drei Morgen? Bleibst du nicht an? Ja. Und sie ließen sich darin nieder, hast sich niedergelassen. Und der Herr gab ihnen Frieden ringsum, wie er es seinen ihren Vorfahren geschworen hatte. Keiner ihrer Feinde konnte gegen sie bestehen. Weißt du, wenn du dort drin bist, in deinem Plan, in deinem Land, da kann kommen, was will, du bist nicht zu besiegen. Denn der Herr schenkte ihnen den Sieg über sie. Und dann kommt noch das Stärkste hier. Nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Ja, und das hängt damit zusammen, wirklich Gott zu vertrauen für den Plan, den er hat für unser Leben, ja, für dein Leben, für mein Leben, für euer Leben, ja, und einfach ihm zu vertrauen, ja, und Schritt zu Schritt einfach in diese Richtung zu gehen, ja, und nicht zurückzuhalten, ja, ja, du musst es nicht machen, Gott macht es, ja, bist manchmal still, gehst nur deinen Weg. Und Gott tut das eine dazu. Mir hat er mal gesagt, in der Prophetie, geh nur einen Schritt, ja, und ich tue das meine dazu. Weißt du, gehst immer nur einen Schritt nach vorne und er gibt das seine dazu, ja. Ja, brauchst gar nicht viel zu machen. Immer einen Schritt nach dem anderen, ja. Und dann merkst du auch, ob du richtig bist, ne. Wenn Gott drauf ist, ja, dann ist auch die Kraft dafür da. Dann öffnen sich die Türen, ja. Dann schwinden die Feinde, ja. Wenn du auf dem falschen Weg unterwegs bist, manche fragen, ja, wie kann ich Gottes Willen erkennen, ja. Im Wort kannst du ihn erkennen, ja. Gott redet zu uns, aber ich habe festgestellt, wenn ich Schritte gehe, ja, ja, und dann noch keine Angst habe, mal falsch zu gehen, weil ich weiß, Gott korrigiert mich, ja, und dann gehe ich Schritt für Schritt, ja, und guck, was er macht. Ein Fuß um den anderen, ja, ein Fuß um den anderen. Dann kommst du den Berg auch hoch, manchmal schneller, als wenn du hochrennst, ja. Ja, seid ihr damit dabei? Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es Gott mehr wichtiger ist als uns manchmal, dass wir in seine Berufung hineinkommen, ja. Dass wir da hineinkommen, dass wir das leben und dass da wir hineingehen, ja. Ja, und ich glaube, Gott hat viele Berufungen hier unter euch ausgesandt, aber manche scheuen sich, manche haben Angst, ja, manche haben denken, ich habe es falsch gehört, kann es sein. Weiß ich auch nicht, ne? Aber du merkst es, wenn du kühn bist und gehst, ja. Josua und Kaleb mit den 12 Kundschaftern, ja, sind sie ins Land gegangen. Die 10 anderen, die haben gesagt, oh, das sind nur Riesen und große Berge und wir werden das Land nie einnehmen. Und der Kaleb hat gesagt, mit Gott an unserer Seite werden wir dieses Land gewiss einnehmen und die Riesen besiegen, ja. Egal wie groß deine Umstände sind, ja. Egal was der Gott aufgetragen hat, ja. Es ist ein Werk, das für dich zugestanden ist und es wäre schade, wenn du es nicht leben würdest, wenn du nicht da reingehst, ja. Weil da ist kein anderer drin. Weißt du, wenn du es nicht machst, dieses Werk, da macht's kein anderer, weil es ist genau auf dich zugeschnitten, ja. Es ist genau auf dich zugeschnitten. Manchmal denke ich auch im Gottesdienst, ja, wenn da irgendeine Prophezeiung kommt, ja, denke ich, das könntest auch du sein, und wenn dann jemand anders, ja, das betrifft mich, dann denke ich, naja, dann war's für dich, ja. Aber das ist die falsche Haltung, ja. Die Haltung sollte sein, wirklich zu sagen, Herr, alles, was von dir ist, nehme ich. Ja, alles, was von dir ist, nehme ich. Unser Pastor lehrt immer so, genial, wenn du nicht weißt, ob was von ihm ist oder nicht, Herr, gib mir alles, was von dir ist und alles andere tu weg. Ja, da brauchst du keine Angst haben. Ja, Gott ist gut. Weißt du, er ist kein Mensch, dass er lüge oder was Falsches redet oder dich irgendwie auf den Leim führen will. Er will, dass du zur Blüte kommst. Er will, dass du zur Blüte kommst. Ja. Ja. Und die Blüte kommt so richtig, wenn du am richtigen Platz stehst im Garten, ja. Wie so ein Apfelbaum am richtigen Platz stehst, ja. Und dann schön Dünger drumherum gestreut wird, ja. Und kleines Zäunchen, dass keine Katze dran reinbeißen oder was weiß ich, oder da hochklettern, ich weiß nicht, oder Wühlmäuse, was da gibt, ja. Und dann kriegst du erstmal einen Stab an die Seite gestellt, da wirst du dran festgebunden, dass es schön gerade wächst, ja. Ah, und dann schön gegossen und die Sonne scheint. Ja, ich habe auch mal so ein Bäumchen gepflanzt vor 4 Jahren und gleich beim ersten Jahr kam dann gleich der Frost rein, alle Blüten fielen runter und dann hat er 2-3 Jahre keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu tun. Und jetzt, letztes Jahr kam plötzlich, hingen plötzlich zig Äpfel dran, ja. Es dauert manchmal eine Zeit lang, bis du anfängst, Frucht zu tragen, aber hab keine Angst davor. Die Frucht kommt, auch wenn es noch keiner sieht, aber die Frucht kommt, ja. Ja. Und manchmal sehen es die Menschen um dich herum viel früher, als du es merkst, ja. Ja. Also, was die Botschaft für heute? Meine gelben Seiten sagen Folgendes. Gott ist gut. Er will eine Beziehung mit dir. Er will dich haben. Er will dich mit Haut und Haaren haben. Hast du das gewusst? Ja, weißt du, ich wollte meine Frau auch mit Haut und Haaren haben. Ja, ich hätte sie nicht geteilt mit niemand anders und wird's auch heute noch nicht tun. Ja, und Gott will dich auch nicht teilen mit jemand anderes. Ja. Du kannst Hobbys haben und du kannst Dinge machen, ja. Und Gott gönnt dir das auch alles, ja. Und du kannst auch mal ein Glas Wein trinken oder ein Uso. Aber Gott liebt dich einfach, ja. Und er liebt dich so sehr, dass er mit dir durch dick und dünn geht. Gott geht mit dir durch dick und dünn. Und ich habe das sogar so erlebt, dass Gott, wenn du einen Fehler machst, ja, selbst aus den Fehlern erwächst dir Gnade und Gunst. Ich weiß nicht, wie er das macht. Weißt du, du machst was, du siehst im Nachhinein erst, dass es komplett falsch war und dass Stolz war und dass alles Mögliche dagegen war. Aber Gott macht was Gutes raus. Er baut da so lange dran rum, bis da Frucht rauskommt, ja. Nicht aus dem Schlechten, sondern er macht aus Schlechten immer Gutes, ja. Im Psalm 139 heißt es so toll. Die Stelle fasziniert mich. Selbst Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Weißt du, selbst das Böse kann nicht böse sein in seinem Licht, weil sein Licht alles Böse wegbrennt, ja. Alles, was vielleicht schlecht oder was du schlecht findest an dir oder deine Frau schlecht findet an dir, er macht, dass du aufblühst, ja. Ja. Ja. Und nicht, weil jeder an dir rumkritisiert, sondern weil er dich liebt, ja. Und er glaubt an dich. Hast du gewusst, dass Gott an dich glaubt? Ja, wir sagen immer, wir müssen an Gott glauben. Und der Glaube ist total gut und wichtig, ja, dass wir ihn glauben. Weil, oh, da habe ich auch eine schöne Bibelstelle. In meinen gelben Seiten irgendwo hatte ich da eine schöne Stelle. Die habe ich überschlagen. Hatte ich euch alle gesagt? Hebräer habe ich nicht gesagt. Ja, genau, Hebräer. 4,3, wir gehen in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Weißt du, wenn du glaubst, wirst du automatisch ruhig. Ja, an einer anderen Stelle heißt es, der Gläubige wird dich eilig hassen oder so ähnlich, weiß nicht. Ja. Ja, weißt du, kommst zur Ruhe. Du kommst immer pünktlich heute Morgen. Ja, ich habe gewusst, halbe Stunde brauche ich Potenzial. Dreiviertelstunde war die Wegstrecke von Tübingen nach Stuttgart auf dem Bahnhof, ja. Halbe Stunde Zugzeit sollte reichen, ja. Und wir kamen auch fast pünktlich an in Stuttgart, aber die haben ja Stuttgart 21, ist die Katastrophe, ne. Die haben ja alles umgebaut, ja. Der Eingang ist jetzt ganz woanders. Du musst um den ganzen Bahnhof drum rumlaufen, ja. Ja. Und ich sagte, es war 24 fuhr der Zug, ja. Wir waren 23 auf dem Bahnsteig, 24 habe ich den Fuß auf die Dings gesetzt, ja. Und Punktlandung, ne? Ja, aber fragt nicht, wie meine Seele vorher drauf war. Ja, die hat revoltiert. Die hat gesagt, oh, wie komme ich dann nach Hamburg, ja? Ja, aber Gott macht alles. Ja, er ist da, wenn du in seinen Plänen läufst, ja, kommt alles zum Segen. Hebräer ist einfach cool, ja. Hebräer 4,10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Mhm. Von seinen Werken wie Gott, von seinen eigenen. Ja, 6 Tage schaffen, 1 Tag ist er zur Ruhe gelangt. Du kommst zur Ruhe von deinen eigenen Werken, ja. Ja, weil du in seinen Werken einfach gehst, ja. Und die sind besser als deine Werke. Weißt du, wenn du in seinen Werken gehst, da ist Kraft dahinter, da ist Feuer drauf, da ist Salbung drauf, ja. Ich gehe gerade jetzt in einen bestimmten Bereich meines Lebens und ich merke, wie sich jeden Tag Türen öffnen, ja. Und es jeden Tag schöner wird, ja. Ich könnte nur noch küssen, mein Gott, ja. Das ist, da haben wir, ja. Das ist der Hammer. Es ist jeden Tag Zeichen und Wunder, ja. Wunder, ja. Ja, da, die eine Frau, die ich da betreue, ja, da hat, der hat einen Brief gekriegt, ja, sie müssen jetzt so und so viel von der Grundsicherung nachzahlen. Ich habe gesagt, was soll ich denn da machen, ja. Ja, ich habe gedacht, ich werde da anrufen, ja, und das, ja, vielleicht kriegt sie ein bisschen was erlassen oder so, ne. Und ich habe kurz gebetet, Herr, schenk du den einfachsten Weg, ja. Ich habe angerufen und die Frau hat gesagt, ach ja, sie weiß auch nicht, was da passiert ist. Das hat ihre Kollegin, werden die im Urlaub gemacht. Ach nee, das machen wir, das geht, sie muss ja gar nichts nachzahlen. Also ich habe mir schon, weil ich habe wirklich 5 Tage gebraucht, um meine Angst zu überwinden, anzuweisen, wenn du mit Ämtern zu tun hast, ja, da hast du schon, da werden schon die Knie weich, ne? Aber ich habe es gemerkt, weißt du, du brauchst nur freundlich mit denen reden und da geht denen das Herz auf, weißt du. Ich habe gemerkt, da ist ein Charme in mir drin, der einen Bürokraten richtig in Freundlichkeit zerfließen lässt. Das ist echt genial, ne? Sagt sie, sind Sie erkältet? Ach ja, ja, das geht aber wieder vorbei, ja, ja, ja. Und dann hat sie mich am Schluss gefragt, das war eine andere nochmal, brauchen Sie sonst noch was? Ja, ich hätte gerne noch ein Bier, wenn Sie es mir vorbeibringen. Wir haben so gelacht, ne? Wir haben so gelacht am Telefon. Weißt du, du musst einfach lernen, die Angst nicht mehr zuzulassen in deinem Leben. Weißt du, Angst raus, ja. Weil du hast den gleichen Charme in dir, du hast den Charme in dir, ja, die Leute um den Finger zu wickeln in einer guten Art und Weise, wirklich, ja, um den Finger zu wickeln, ja, wenn du gerade ein Problem hast, wo du Genehmigung vom Amt brauchst, ja, komm her, hol dir die Salbung von mir, ja, Das ging es erstmal los mit meiner Schwiegermutter, ich kam nie zurecht mit ihr so richtig. Deswegen sind wir auch so weit von Thüringen weggezogen, ja. Auch wegen meinem Vater, ja. War, ja, ja, es ist unfair. Aber jetzt, plötzlich, Gott hat das so rumgedreht, ja. Sie ist von einer Schwiegermutter zu einer wirklich Herzensmutter geworden. Ich lieb sie so, ne. Und wenn wir dort sind, ja, das kann nur Gott machen, weißt du. Dich mit deiner Schwiegermutter, zusammenbringen, das ist wirklich, das ist völlig übernatürlich, ja. Völlig übernatürlich. Ja. Ja, und Jesaja 32, 17, das ist auch stark. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Ja, ja. Und er will wirklich, dass du in die Ruhe reinkommst. Weißt du, du musst arbeiten gehen, du musst diese Dinge erledigen und die sind manchmal schwierig, manchmal einfacher und manchmal lästig und manchmal auch gut. Aber weißt du, wenn du alles Gott gibst, egal was es ist, selbst dein Christlichsein, ja, ja, übergib einfach dein Christlichsein müssen oder dein Christlichsein sollen und all diese Vorstellungen einfach mal Gott, ja, und sag, Herr, verändere mich so, wie du mich haben willst, ja, ja, nimm den Stolz raus aus meinem Herzen, nimm alles raus, was da nicht reinpasst, ja. Ja, und er verändert dich und hör auf, an dir rumzudoktern. Du kannst es gar nicht, weißt du. Du kannst dich von dir aus schlecht verändern. Manche können das mehr, andere eher weniger. Aber Gott ist der Profi, habe ich festgestellt. Er ist Profi-Doktor, Seele, Profi-Doktor, Körper, Jahwe Rapha. Er ist einfach Jahwe Rapha. Er ist unser Heiler, er kann das, ja. Und er weiß, wo bei dir der Hammer hängt. Also ich meine, dieser, wo Paulus sagt, dieser Pfahl im Fleisch, ja, was dich immer wieder, was dir Angst macht oder wo du dich immer wieder zurückziehst oder wo du immer wieder in Niederlagen kommst, ja. Und erlaube Gott, da an die Stelle zu gehen. Manchmal ist es ganz, wo du gar nicht gedacht hast, dass es sitzt, ja. Und er zieht dir diesen Pfahl raus, dieses Spleißen, Spreusen, da zieht er dir raus und dann kann's heilen, weißt du? Solange der Splitter im Finger ist, das heilt nicht so gut. Das fängt an zu eitern, ja, und wird manchmal noch schlimmer. Aber Gott ist unser Doktor, ja. Dr. Jesus, ja. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Abend, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der gekommen ist, Herr. Ich danke dir, dass du mit deiner Ruhe, mit deinem Frieden auf jeden Einzelnen jetzt fällst, Herr. Und mit deiner Kraft auf jeden Einzelnen kommst, Herr. Und wir bringen dir jetzt zusammen die Gesamtheit unserer Sorgen und Probleme und was uns gerade im Kopf rumgeht und legen alles auf deinen Altar, Herr. Herr, wir legen alles auf deinen Altar, Herr, und wir bitten dich, Herr, das wegzunehmen und uns wirklich aufzuräumen, wirklich. wirklich alles Negative rauszuspülen, Herr, und dass wir einfach in deiner Liebe leben können, ja, weil es gut, dich zu lieben, ja, mit Recht lieben wir dich, steht im Hohelied, mit Recht lieben wir dich, ja, weil du einfach gut bist, ja, du bist das Beste, was uns jemals passiert ist, Herr, und wir wollen dich um keinen Preis der Welt missen, Herr, ja, ja. Wir wollen mit dir zusammengehen, Herr. Wir wollen diese Schmetterlinge im Bauch. Wir wollen wirklich immer mehr begeistert sein von dir, Herr. Weil du bist wirklich zum Begeistern, Herr. Im wahrsten Sinne des Wortes zum Begeistern. Heiliger Geist, führ du uns, Herr. Du bist unser Lehrer. Du bist unser Beistand. Hast du gewusst, dass der Heilige Geist unser Beistand ist? Er will dir beistehen. Denn hör auf, es immer alleine zu tun. Das hat vielleicht irgendwer gesagt, oder du hast es selber gedacht. Hör auf damit, ja? Hör auf damit. Er ist dein Beistand. Er will dir beistehen. Ja? Ja? Ich danke dir für die Führung und Leitung, Herr. Ich danke dir für diese tolle Gemeinde hier in Hamburg, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir für deine Kraft, die hier fließt. Ich danke dir für das ganze Leitungsteam, für die Christine und alle, die hier Dienst tun, für das Lobpreisteam, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass sie zu einer Einheit zusammengeschweißt sind, Herr. Ich danke dir, dass der Frieden auch hier noch mehr kommt, Herr, deine Ruhe noch mehr kommt, Herr. Und ich danke dir, dass der ganze Weg schon vorgeplant ist, Herr. Und ich danke dir, dass sie das Land komplett einnehmen, Herr, in allen Bereichen, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, leg nochmal deine Hand aufs Herz, auf dein Herz. Und Vater, ich spreche zu diesen ganzen Herzen, Herr, dass da wirklich deine Ruhe jetzt hineinkommt. Dass jeder Stress abfällt, dass jede Sorge abfällt, dass jedes Trauma sich auflöst, dass Heilung kommt in die Herzen, ja. Dein Herz ist die Quelle deines Lebens, aus ihm entspringt die Quelle des Lebens, ja. Vater, und ich danke dir, dass die Herzen in den richtigen Rhythmus kommen. Ich danke dir, dass die Blutgefäße sauber sind, Herr, dass alle Ablagerungen rausgeht, Herr. Ich danke dir, dass jedes einzelne Herz in deine Ordnung kommt, Herr. Ich danke dir auch, dass du Beziehungen heilst, Herr. Beziehungen heilst zwischen Eltern und Kindern, zwischen Freunden und Freundinnen, dass du einfach Beziehungen heilst, Herr. Herr, danke dir, dass du die Ehepaare noch fester zusammenschweißt, Herr. Ich danke dir, dass die heiraten wollen, den richtigen Partner bekommen von deinem Thron, Herr, den genau richtigen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns für Gemeinschaft gemacht hast, Herr, und dass wir immer mehr gemeinschaftsfähig werden, Herr, durch dich, Herr. Amen.